Mein Name ist Philipp Kessler und das sind unsere Themen. Verkehrsunfall auf der L370, Stadtbusbetrieb unter neuem Subunternehmer angelaufen und VC Nienburg kassiert nächste Heimpleite. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Samstagabend kam es gegen 22 Uhr zu einem Brand eines Wasserbräulers in einer Wohnung am Bärenfallgraben in Nienburg. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer bereits erloschen. Das Gebäude wurde belüftet, Strom und Wasser abgestellt. Seit einer Woche fahren die Busse der Nienburger Stadtbusgesellschaft unter einem neuen Subunternehmer. Rund die Hälfte der bisherigen Busfahrer wurden übernommen. Wie Mitte November mitgeteilt, ist das Walsroder Busunternehmen Haller der neue Subunternehmer. Geschäftsführer Thorsten Kaiser freut sich auf die neue Zusammenarbeit. Na, wir sind das erste Mal jetzt im Stadtbusbetrieb unterwegs, aber uns ist natürlich das Busgeschäft nicht unbekannt. Wir fahren seit vielen, vielen Jahren Linienverkehre. Wir wollen jetzt auch nicht unbedingt nach hinten schauen. Wir haben verstanden, dass nicht immer alles zur absoluten Zufriedenheit war. Das genau ist der Anspruch, den wir aber mitbringen, auch ein Stück weit professioneller zu arbeiten. Insoweit wird vor allen Dingen auch der Kontakt und die Schnittstelle zwischen uns und der Stadt Nienburg eine andere sein, als sie vielleicht bisher wahrgenommen worden ist. Am Freitagmorgen kam es auf der Landstraße 370 zwischen Rehburg und Husum in Höhe des Haiesees zu einem Verkehrsunfall. Eine 31-jährige Frau touchierte gegen 7 Uhr morgens bei einem Überholmanöver einen LKW, kam nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die Unfallfahrerin wurde nur leicht verletzt. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen. Und wir kommen zum Sport und zum Volleyball. Mit einer teilweise unterirdischen Leistung starten die Volleyball-Damen des VC Nienburg in das neue Jahr. Gegen die Gäste aus Langenhagen stand am Ende ein 0:3 auf der Anzeigentafel. Lediglich im dritten Satz konnten die Nienburgerinnen den Gästen annähernd Paroli bieten. Es ist bereits die dritte Heimpleite in Folge für Trainer Thomas Platner und seine Mädels. Dieser fand nach der Partie deutliche Worte. Absolut nicht zufrieden. Ich bin mir fast eher peinlich vor den Zuschauern, in den ersten zwei Sätzen so eine Leistung abzugeben. Sowas möchte ich zu Hause eigentlich nicht haben. Ohne Annahme mit 6 bis 8 Annahmefehler im Satz hast du auch in der Liga nichts zu suchen. In der Tabelle der dritten Liga steht der VC weiterhin auf dem drittletzten Tabellenplatz. Das waren unsere Themen zur halben Stunde. Zum Nachlesen auf unserer Homepage, auf Facebook oder auch in unserer Radio Mittelweser App.